die Teilnehmer des asiatisch-pazifischen Internetseminars »Das Gebirge Paektu und Korea von heute« schickten kürzlich dem Genossen Kim Jong-un einen Brief. Darin hieß es: Die progressiven Menschen der Welt beginnen heute feierlich mit dem koreanischen Volk, den 85. Jahrestag der Gründung der koreanischen Volksarmee durch Präsidenten Kim Il-sung, den 24. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DFRK und den 5. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-un in die höchsten Ämter der Partei und des Staates der DFRK. Die großen Führer des koreanischen Volkes leben ewig in den Herzen der progressiven Menschen fort, die für die Verwirklichung der Souveränität kämpfen. Sie sinnen die philosophische Bedeutung vom Gebirge Paektu nach, das mit den Namen von koreanischen Staatsführern glänze, und erinnern sich an die großen Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung um die Einleitung der Epoche von Zuze und die Errichtung des starken sozialistischen Staates mit politischer Souveränität, wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Selbstverteidigungskraft. Und sie blicken auch tief gerührt zurück, dass Genosse Kim Jong-il mit der Songun-Politik die bösartigen Machenschaften der alliierten imperialistischen Kräfte vereitelt und die sozialistische Gesellschaft koreanischer Prägung standhaft verteidigt hatte. Insbesondere seien sie von den heutigen geheimnisvollen Wundertaten der DFRK trotz den von Jahrhundert zu Jahrhundert andauernden hartnäckigen politischen und militärischen Drücken und Sanktionen der feindlichen Kräfte tief beeindruckt. Sie äußerten ihre feste Überzeugung davon, dass unter der klugen Leitung von Genossen Kim Jong-un das koreanische Volk auch künftig auf seinem eigenen Weg von Souveränität, Songun und Sozialismus tatkräftig vorwärts schreiten wird. Die Teilnehmer des Seminars versicherten in ihrem Brief, dass sie für die erfolgreiche Veranstaltung des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Paektusan alle Anstrengungen unternehmen werden.